الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من استنى بسنته واتبع هداه. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister im Islam, werden inshallah tabarak ta'ala neue Unterrichtsreihe starten inshallah azza wa jal in Bezug auf die Aqida von Ahlul Haq, die Aqida von Ahlul Sunnah wal Jama'ah, die Aqida derjenigen, die gerettet sind bei Idhnillahi Azza wa Jal in Dunya und in Akhira bei Allah Tabaraka Ta'ala. Das heißt, wer an dieser Aqidah festhält, ist inshallah ta'ala von denen, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erwähnte, die gerettet werden in Dunya und in Akhira. Also, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erwähnte sie folgen: Es wird immer eine Gruppe geben, die siegreich sein wird von meiner Umma. Und inshallah ta'ala, um von dieser Gruppe zu sein, muss man auch wissen, welchen Glauben hat diese Gruppe, damit man sich diesen Glauben aneignet und diese Eigenschaften. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat auch gesagt, alaihi salatu wassalam, die Juden haben sich gespalten um 71 Gruppen. In einer Hadith auch ein Millah. Und die Christen um 72 und diese Umma um 73, alle sind im Höllenfeuer, bis auf eine. Die Sahaba radiallahu anhum haben gefragt den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, wer ist diese eine Gruppe? Dann sagte alaihi salatu wassalam, es sind die, die auf dem sind, was ich und meine Gefährten heute sind. Das sind Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Das sind Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Das ist die einzige gerettete Gruppe bei Allah tabaraka wa ta'ala. Warum sagen wir das? Weil Allah tabaraka wa ta'ala es sagt. Und weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam das sagt. Allah tabaraka wa ta'ala sagt im Koran: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْنِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوُ. Wenn sie glauben, wie ihr glaubt, dann sind sie recht geleitet. Und wenn sie sich abwenden, dann sind sie schon in einer Spaltung. Sie sind irre gegangen. Subhanallah. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die gerettete Gruppe sind diejenigen, die auf dem sind, was ich bin und meine Gefährten. Yani, die glauben so wie wir. Und die handeln so wie wir. Äußerlich und innerlich. Und wir werden genau über diese Gruppe, Ahlus Sunnati wal Jama'a, sprechen. Denn Allah tabaraka wa ta'ala hat uns erschaffen, damit wir ihn einzig und alleine Azza wa Jal dienen. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir Ibadah widmen. Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu sagt, immer wenn Ya'budun kommt, heißt es Yuwahidun. Yani, dass sie Allah tabaraka ta'ala eins machen, den Tawhid verwirklichen. Und du kannst nur den Tawhid verwirklichen, wenn du Allah tabaraka wa ta'ala einzig und alleine anbetest, wie Allah tabaraka wa ta'ala es dir befohlen hast, ohne ihm was beizugesellen. Und so bringt man das eine mit dem anderen zusammen. So, was verstehen wir von dieser Eier noch? Dass ich und du Diener Allahs sind. Und ein Diener gehorcht seinem Schöpfer, seinen Herren subhanahu azza wa jal. Dann, liebe Geschwister, wir werden inshallah ta'ala diese Unterrichtsreihe nicht zu lang fassen, damit wir tabaraka ta'ala inshallah viel mitnehmen, aber in einer kurzen Zeit, aber es noch so verarbeiten können, dass es nicht zu viel ist. Fangen wir an. Das Buch, was wir nutzen werden, ist eine Mudhakara, eine Khulasa, sozusagen das, was sich befindet in der Aqida von Al-Aqida Al-Wasitiyah von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Das Wichtigste raus, Notizen. Und wir werden inshallah ta'ala auf diese Notizen Kommentare geben, Erklärungen geben. Und das wird inshallah ta'ala einen sehr großen Nutzen bringen. Von einem großen Gelehrten habe ich das genommen. Und bei Idhnillah Azza wa Jal werden wir uns auf sein Buch stützen, dass das zusammenfasst, das Wichtigste von einer Aqidah al-Wasitiyah. Yani, Aqidah al-Wasitiyah ist alles wichtig. Aber das ist sozusagen eine große Einführung und ein großer Bestandteil unserer Aqidah. Wer das hat, inshallah ta'ala, Wie gesagt, er hat die Eigenschaften von Ahlus Sunnah wal Jama'a. Und wer dann das Buch Al-Aqida Al-Wasitiyya studiert, hat dann die Vollständigkeit. Und das werden wir inshallah ta'ala, wenn Allah ta'ala es uns erlaubt, auch studieren. Fangen wir an. Al-Aqida. Ihr habt gemerkt, dass ich das Wort Al-Aqida oft erwähne und dass dieses Wort Al-Aqida oft erwähnt wird in der Ummah. Was bedeutet Al-Aqida? Und gab es das Wort Aqida auch in der Zeit von den Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Sahaba? Erstens, dieses Wort gab es nicht, so wie ich es gerade erwähne, 1:1. Doch die Gelehrten haben es so definiert, Al-Aqida, weil sie gesagt haben, in der Sprache kommt das Wort Aqida vor, von Al-Aqd, etwas, was fest ist. Und in der islamischen Definition bedeutet es, Al-I'tiqad al-Jazim, der feste Glaube, der feste Iman, ohne Zweifel an die sechs Säulen des Imans und was sie beinhalten. Yani der feste Glaube, ohne Zweifel an Allah Ta'ala, an die Malaika, an die offenbarten Bücher, an die Propheten und Gesandten, an den jüngsten Tag und an das vorherbestimmte Gute und Schlechte von Allah Ta'ala und alles, was mit diesen erwähnten Punkten zusammenhängt. Und ihr müsst wissen, liebe Geschwister, die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, haben zur Aqida auch andere Namen gehabt. Zum Beispiel, nur als Beispiel, das Buch Kitab al-Sunnah von Abdullah ibn Ahmad, er nannte sein Buch Kitab al-Sunnah, yani nicht das Buch über den Fiqh, sondern das Buch über die Aqida. Nannte es Kitab al-Sunnah. Abdullah, der Sohn von Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmahullah, derjenige von der vierten bekannten Rechtsschule, der Hanabila, der Gründer sozusagen. Und Imam Ahmad ibn Hanbal hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Usul al-Sunnah, die Fundamente der Sunnah. Und hier geht es auch um die Aqida, um das Verständnis. Und auch, barakallahu fikum, al-Sharia von al-Imam al-Ajurri, rahimahullah. Und auch, barakallahu fikum, Sharh al-Sunnah von Imam al-Barbahari. Und auch, al-Sunnah von al-Imam al-Khallal, rahimahullah. Und auch, barakallahu fikum, zum Beispiel, ein sehr, sehr großes Buch, Sharh usul i'tiqad ahlus sunnati wal jama'a von al-Imam al-Lalakai, rahimahullah. Und es gibt auch noch andere Bücher, die mit der Aqida und dem Manhaj zu tun haben, wie al-Ibanatul Kubra wa Ibanatul Sughra von Imam ibn Battah, rahimahullah, und so weiter. Und ihr seht, dass das bei den Salaf auch nicht nur Iman genannt worden ist. Manche Bücher, manche Ulama haben auch das Buch Kitab al-Iman geschrieben, sondern sie haben auch die Aqida, Scharia, Sunnah und so weiter genannt. Alhamdulillah. Das erstmal zur Aqida. Und wir haben gesagt, dieses Buch gründet auf die Aqida al-Wasitiyya von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Was bedeutet das? Das ist sehr, sehr wichtig. Was bedeutet Al-Aqida Al-Wasitiyya? Al-Aqida Al-Wasitiyya, erstmal das Buch, Barakallahu Fikum, ist ein Buch, das sich zusammenfasst mit den wichtigsten Themen der Aqida der Ahlu, Sunnah wal Jama'a. In Bezug auf die Namen und Eigenschaften Allah Ta'ala und die Regeln in Bezug auf die Namen und Eigenschaften Allah Ta'ala, es geht auch um den Iman an die Malaika, der Iman an die Gesandten, der Iman an die offenbarten Bücher, der Iman über den letzten Tag, der Iman über Al-Qadr. Und es geht auch, Barakallahu Fikum, über Al-Akhlaq und andere wichtige Punkte. Und warum wurde Aqida, dieses Buch Al-Aqida Al-Wasitiyya genannt? Hat einen Grund. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ist erstmal ein großer Gelehrter und ich brauche ihn, Alhamdulillah, nicht vorzustellen, weil die meisten kennen. In seiner Zeit kamen Richter, Gelehrte zum Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah und baten ihn darum, dass er ihnen ein Buch schreibt in der Aqidah. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, er hat das zuerst abgelehnt, weil er sagte, viele von mir haben das geschrieben, also ich brauche das nicht schreiben. Aber sie haben darauf bestanden und haben ihn gebetet. Und diese Menschen waren von diesem Ort, Wasit, bis Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah es zwischen, ich glaube, das war nach Al-Asr-Gebet, dieses Buch zusammengeschrieben hat für die Leute von Wasit, damit sie einen klaren oder ein klares Verständnis von der Aqida von Ahl-Sunnah wal Jama'a haben in Bezug auf Allah und die anderen sechs, die fünf weiteren erwähnten Säulen des Imans haben. Und dann wurde dieses Buch Al-Aqida al-Wasitiyya genannt, yani die Aqida von den Leuten von Wasit. Aber das ist nicht nur die Aqida von den Leuten von Wasit, sondern es ist die Aqida von dem Gesandten Allahs und seine Gefährten, die Aqida von den Leuten der Wahrheit, die Aqida der Muslimin, die wahre Aqida, Al-Aqida al-Sahiha. Habt ihr verstanden? Tayyib, jayyid. Und so fangen wir inshallah ta'ala an. Das erste, was der Sheikh sagt, ist Al-Aqida al-Wasitiyya. Er erwähnt Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Wer sind Ahl-Sunnah wal-Jama'a? Wir wollen inshallah ta'ala diese Erklärung kurz fassen. أهل السنة والجماعة sind من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا وقولا وعملا. Das sind jene, die auf dem Beispiel des Propheten صلى الله عليه وسلم und seine Gefährten sind in Bezug auf den اعتقاد, also den Glauben und die Taten und Aussagen, also äußerlich und innerlich. وسموا بذلك لتمسكهم بِالسُنَّةِ وَلِإِجْتِمَاعِهِمْ عَلَيْهَا. Er sagt, sie wurden Ahl Sunnah wal Jama'a genannt, aufgrund dessen, weil sie sich an die Sunnah festhalten und sich darauf geeinigt haben. Die Quellen von Ahl Sunnah wal Jama'a. Die Quellen von Ahl Sunnah wal Jama'a sind Al-Quran, das Wort Allahs Tabaraka wa Ta'ala und die authentische Sunnah des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Ich sage authentisch, weil unsere Aqida baut auf die authentischen Hadithe des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und es spielt keine Rolle, ob es ein Mutawatir-Hadith ist, also ein Hadith, den mehrere überliefern, oder ein Ahad, den einer oder zwei oder drei, oder die, die nicht die Stufe des Mutawatir erreicht haben, überliefert. Solange er authentisch ist, so akzeptieren wir das. Warum erwähne ich das? Ich erwähne das, weil es Leute gibt, Sekten gibt, irregeleitete Gruppen, die sagen, wir bauen unsere Aqida nur auf Mutawatir, aber nicht auf Ahad. Und das ist eine Aqida von den Mu'tazila und den Leuten der Irreleitung. Ahl-Sunnah wal-Jama'a hat niemals unterschieden zwischen den Hadithen, also den Überlieferungen vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf Al-Mutawatir oder in Bezug auf Al-Ahad. Alles, was authentisch ist, nehmen wir an, akzeptieren wir, glauben daran und ergeben uns. Lehnt das nicht ab. Das ist ein Beweismittel in der Scharia. Und das ist sehr, sehr wichtig. Weil wenn du Al-Bukhari siehst und Muslim, Sahih Muslim, die meisten Hadithe sind nicht Mutawatir. Sie sind Ahad und alle sind authentisch, subhanallah. Und sehr, sehr viel würde wegfallen, wenn wir sagen, unsere Aqida baut nur auf die Mutawatir-Hadithe. So würde man sehr, sehr viel verleugnen von den Fundamenten des Islams. Und das ist eine Bid'a, die man verlassen muss. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat uns auch gelehrt, sallallahu alaihi wasallam, dass jede Bid'a eine Irreleitung ist. Und jede Irreleitung und ihre Anhänger sind im Höllenfeuer. Subhanallah. Jede Irreleitung, egal wie sie dir, barakallahu fik, schön erklärt wird und schön dargestellt wird. Und jede neuer Weg nennen wir eine Bid'a. Yani, jede Annäherung zu Allah Ta'ala in der Ibadah, im Glauben, der nicht darauf basiert, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam selber gemacht hat oder seine Gefährten, nennen wir eine Erneuerung. Du kannst dich mit nichts Allah Ta'ala nähern, außer mit dem, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam und seine Gefährten. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jede Bid'a, also die Bid'a ist die Erneuerung, ist eine Irreleitung und jede Irreleitung und ihre Anhänger sind im Höllenfeuer. Das wird in den Büchern der Sunna überliefert und ist authentisch. Und deswegen musst du das glauben. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns auch gelehrt. Er sagte zu einem Sahabi, subhanallah, und auch zu uns, wer von euch länger lebt, er wird viele Meinungsverschiedenheiten sehen. Sehen wir das nicht heute? Aber sallallahu alaihi wasallam hat sich um uns gekümmert und hatte Sorge und er hat uns auch den Ausweg von diesen ganzen Verwirrungen gegeben. Er hat uns gesagt, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ, ihr sollt meine Sunna folgen. Und die Sunna der recht geleiteten Khalifen, wie darunter Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali radiallahu anhu und die Sahaba. Er hat sogar nicht nur gesagt, haltet fest an der Sunna von mir. Er hat nicht gesagt, nur haltet fest an der Sunna von mir und mein Sahaba, sondern er hat gesagt, عُدُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ, beißt darauf fest mit euren Backenzähnen. Beißt richtig fest damit. Ja, ihr haltet fest daran, an den Glauben und an die Taten und die Aussagen, der werdet mich inshallah ta'ala im Paradies sehen. Das ist die Bedeutung dessen, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam uns hinterlassen hat. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma. Wahrlich, mir wurde der Koran gegeben und das Gleiche mit ihm. Die Sunna, subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala sagt, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. Er ist es, der in denjenigen, die nicht schreiben und lesen können, einen Gesandten von ihnen geschickt hat. يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. Er lehrt ihnen das Buch, Al-Quran, والحكمة, die Sunna, wie Imam Malik sagt, ويزكيهم, subhanallah. Und sie waren ja davor in einem Irrtum. Und das ist auch die Dua von Ibrahim a.s., dass er Allah gebetet hat, dass er einen Gesandten von ihnen schickt und ihnen das Buch, yani den Koran und die Sunna beibringt und sie erläutert. Subhanallah. Und der Weg zu der Wahrheit, der Weg der Wahrheit ist der Weg des Koran und der Sunna. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ich habe euch auf den klaren Weg gelassen. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam, keiner wird davon abschweifen, außer es vernichtet. Und er sagte uns sallallahu alaihi wasallam, sagt sallallahu alaihi wasallam, wir müssen immer, wenn wir den Gesandten Allahs hören, sagt sallallahu alaihi wasallam. Natürlich, denkt nach, aber sagt sallallahu alaihi wasallam, macht Hasanat. Sallallahu alaihi wasallam, er hat alles geopfert, damit wir den richtigen Weg finden. Sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, ich habe euch zwei Sachen oder zwei Dinge hinterlassen. Ich habe euch zwei Dinge hinterlassen. Wenn ihr an ihnen festhält, werdet ihr niemals irre gehen nach mir. Schaut, ein Versprechen von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zwei Dinge habe ich euch hinterlassen. Wenn ihr an sie festhaltet, werdet ihr niemals irre gehen. Das Buch Allahs und meine Sunna. Ja, Abdullah, o du Diener Allahs und die Dienerin Allahs, strebe nach dem Buch Allahs und der Sunna des Gesandten Allahs, nach dem richtigen Verständnis, das Verständnis der Sahaba, bei Allah, du wirst auf dem richtigen Weg sein. Erstens, weil Allah uns das versprach. Erstens, weil Allah tabarak ta'ala uns das versprach. Zweitens, weil uns der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam versprach. Und drittens, weil die Sahaba radiallahu ta'ala anhum es uns ebenfalls vormachten und uns weiter überlieferten. Und es keinen Zweifel gibt, weil Allah ta'ala sagt, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى, er spricht nicht von seiner Laune. Es ist mehr Offenbarung, die ihm eingegeben wird. Subhanallah. Es ist Offenbarung. Erstens, weil Allah das sagte, zweitens, weil der Gesandte Allahs das sagte und drittens, weil Allah ta'ala es offenbarte, dass die Worte des Gesandten Allahs Offenbarung ist, dass die Sunna Offenbarung ist. Nicht nur der Koran, sondern die Sunna. Und wisse mit Yaqin, dass diese zwei Bücher, beziehungsweise diese zwei Quellen, der Koran und Sunna, geschützt sind. Inna anzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wir haben die Ermahnung herabgesandt und wir werden sie bewahren. Allah hat dieses Buch und die Sunna selbst sich als Aufgabe gemacht, dass er sie bewahren wird. Und er bewahrt sie. Deswegen, deine Aufgabe ist, folge dieses Buch und der Sunna, und du wirst auf jeden Fall von den Leuten der Wahrheit sein. Und wie denn auch nicht, wenn Allah Ta'ala sagt, das ist Licht, folgt das. Und folgt dem Gesandten und ihr werdet auf dem wahren Weg sein. Wenn Allah etwas verspricht, dann wird das so sein. Wallillahi alhamd. So, Ahlus Sunnah wal Jama'ah haben wir erklärt, das sind diejenigen, die auf dem sind, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten. In allem, im äußerlichen, innerlichen, im Glauben, in Taten und Handlungen, in Aussagen. Tayyib. Es gibt eine schöne Aussage von Imam al-Barbahari, rahimahullah, wo er sagte, in Al-Sharh al-Sunnah, er sagte, وَالْأَسَاسُ الَّذِي يُبْنَى عَلَيْهِ الْجَمَعَةِ. Das Fundament, auf dem die Jama'a baut, hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Das sind die Gefährten von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den Gesandten Allahs. Warahimuhum ajma'in. Möge Allah tabaraka wa ta'ala sich ihnen erbarmen. Hum wa hum ahlus sunnah wal jama'a. Sie sind ahlus sunnah wal jama'a. Faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada'a. Wa kulla bid'atin dalala. Er sagte, wer nicht von ihnen nimmt, er ist faqaddal, obtada, er ist irre gegangen und er hat erneuert. Und jede Erneuerung ist eine Irreleitung und jede Irreleitung ihrer Anhänger sind im Höllenfeuer. Das baut auf der Sunna des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Und auch sagt ein Alim im Buch, das heißt Al-Ba'ith ala Inkar al-Bid'a. Al-Ba'ith ala Inkar al-Bid'a. Er sagt, haythu ja'a al-amru bil-Luzum al-Jama'a. Egal wo du findest, dass dir befohlen worden ist, an der Jama'a festzuhalten, so bedeutet das, fal-Muradu bihi, das, so ist die Bedeutung davon, Luzum al-Haq wa ittiba'ihi. Das Festhalten an der Wahrheit und es zu befolgen. Subhanallah. Wa in kana al-mutamassik bihi qalilan. Auch wenn diejenigen, die an der Wahrheit festhalten, wenige sind. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist der Koran und die Sunna und der Weg der Sahaba radiallahu anhu. Alles, was dem widerspricht, ist Irreleitung. So sagt er weiter, وَالْمُخَالِفْ كَثِيرًا. Und auch wenn diejenigen, die diesem Weg der Wahrheit und ihre Anhänger widersprechen, viel sind. لِأَنَّ الْحَقِّ والذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. Weil die Wahrheit ist das, worauf sich die erste Jama'a, Gemeinschaft, worauf die erste Gemeinschaft war, in der Zeit vom Propheten صلى الله عليه وسلم und seinen Gefährten رضي الله عنهم. ولا نذير إلى كثرة أهل البدع بعدهم. Und so schauen wir nicht und beachten wir nicht die Leute der Irreleitung, die Leute der Bid'a nach ihm. Subhanallah, dann sagte Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, der Gefährte vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, sagte, Al-Jama'atu ma wafaq al-Haq wa in kunta wahdak. Al-Jama'a ist das, was mit der Wahrheit übereinstimmt, auch wenn du alleine bist. Mach dir keinen Kopf. Solange du mit der Wahrheit bist, ist es egal, wie viele Leute irregegangen sind. Allah hat seine Huld über dich ergehen lassen. Allah hat dich recht geleitet. So sei bestrebt, auf dieser Wahrheit zu sein, bis zu dem Tag, an dem du Allah tabaraka wa ta'ala triffst. Und mach Dua für deine Geschwister und Dua für die Irregeleiteten, dass Allah tabaraka wa ta'ala ihnen Licht gibt. Subhanallah. Und es gibt viel in Bezug auf Aussagen in Bezug auf das Festhalten an der Jama'a. Wir haben gesagt, Ahlus Sunnah wal Jama'a sind wer? Die auf dem sind, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten. Was sind die Quellen? Koran, Sunnah und der Verständnis von den Sahaba radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allah ta'ala sagt, wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Haltet allesamt am Seil Allahs fest und spaltet euch nicht. Das Seil Allahs ist der Koran. Und in einigen Aussagen des Salaf, rahimahullah ta'ala, ist auch die Sunna gemeint. Weil, liebe Geschwister, Koran und Sunna kann man nicht trennen. Allah ta'ala verbindet immer wa ati'ullah, gehorcht Allah und seinen Gesandten. Gehorcht Allah und seinen Gesandten, subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala befiehlt die Gehorsamkeit zu ihm und zu seinem Gesandten. Und in einem Vers sagt Allah, wa ati'ullah wa rasul. Gehorcht Allah und seinem Gesandten, und dann sagt Allah, wa ulul amri minkum. Und die Befehlshaber unter euch. Warum sagt Allah und die Befehlshaber unter euch und nicht gehorcht dem Befehlshaber? Erstens, weil sie von euch, das heißt von euch Muslime, und zweitens von euch, yani, gemeint, nur in dem, was Allah und seinem Gesandter befohlen haben. Denn es heißt in einem Hadith, La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, fi ma'siyatil khaliq, keine Gehorsamkeit gegenüber der Schöpfung, bei der Ungehorsamkeit gegenüber dem Schöpfer. Yani keine Gehorsamkeit gegenüber der Schöpfung bei der Sünde. طيب, habt ihr verstanden? نعم بارك الله فيكم والأمراء وأولو الأمر منكم وأولو الأمر منكم sind die Befehlshaber, die Gelehrten, und denen Allah Ta'ala die Stellung gegeben hat. Das letzte, was wir inshallah Ta'ala jetzt bearbeiten, ist noch اعتقاد أهل السنة والجماعة. Der اعتقاد von أهل السنة والجماعة hatten wir eigentlich schon erklärt in Bezug auf den Iman an Allah Ta'ala und seine Malaika und seine Bücher und seine Gesandten und den letzten Tag und den Qadr, das vorherbestimmte Gute und Schlechte von Allah Ta'ala. Und darüber werden wir inshallah Ta'ala nächstes Mal detaillierter sprechen. Bi'idhnillah Azza wa Jal, bleibt dran und verbreite es auf, dass die Umma davon einen riesen Nutzen zieht. Möge Allah Ta'ala uns Ikhlas geben und von uns annehmen und uns zum Nutzen für den Islam und die Muslimin machen. Und möge Allah Ta'ala uns als Muslime sterben lassen, als Muwahidin, und uns am jüngsten Tag von den Muslimin, den Muwahidin, von Ahlu Firdaus al-A'la macht, und er ist mit uns zufrieden, und er bestraft uns nicht in Dunya noch im Barzakh und noch am jüngsten Tag. Amin ya Rabbil Alamin. Wallahu Ta'ala A'la wa A'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.